Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Im Folgenden präsentieren wir euch ein Interview mit einer Aktiven der Gruppe Karakök Autonome über den demokratischen Konföderalismus in Rojava, das wir am 30. November 2014 geführt haben. Wir sprechen heute mit einer Person von Karakök Autonome, die in Kurdistan unterwegs war. Erstmal hallo. Hallo. Wir möchten uns heute über die Situation in Kurdistan unterhalten und möchtest du aber vielleicht erst was zu deiner Gruppe Karakök Autonome erzählen? Ja, also wir sind eine anarchistische Gruppe, die vor allem im Raum Schweiz organisiert ist. Es ist so, wir haben uns 2007 ursprünglich in Istanbul gegründet und wir waren viele Leute in der Schweiz, die sehr engen freundschaftlichen und politischen Kontakt hatten zu Genossinnen in der Türkei und haben uns dann entschieden, auch in Hinsicht auf eine antinationale Perspektive diesen Namen zu übernehmen, quasi eine Schweizer Sektion zu gründen von dieser Gruppe. Mittlerweile ist es so, dass die türkische Gruppe nicht mehr besteht, also in Istanbul, aber wir sind nach wie vor in der Schweiz aktiv und zum Teil auch in anderen Regionen. Also es gibt in Süddeutschland Personen, die aktiv sind unter diesem Namen, versuchen dort wieder eine Gruppe aufzubauen. Und wir sind Mitglied der Föderation deutschsprachiger Anarchisten, die Mitglied in der IFA ist. Wir beschäftigen uns mit vielen Themen im Rahmen der anarchistischen Bewegung. Also es ist nicht so, dass wir einen Konsens über unsere Ausrichtung haben oder über unsere politischen Ideen, sondern wir möchten eigentlich die Vielseitigkeit zusammentragen und machen es so, dass halt der verschiedene Themen auch bearbeiten kann, verschiedene Aktionen, ohne dass dies von allen quasi abgesegnet sein muss. Und unsere Schwerpunkte sind nebst so den klassischen anarchistischen Themen wie Antikapitalismus, Antinationalismus, Antimilitarismus und so weiter, beschäftigen wir uns viel mit Queerfeminismus, viel mit Tierrechten, Ökoanarchismus, mit dieser Thematik. Und im Moment, also vor allem seit einem Jahr, beschäftigt uns halt sehr das Thema von Rojava, also einerseits die kurdische Bewegung, aber vor allem auch die anarchistische Perspektive innerhalb dieser Bewegung und eben auch die anarchistischen Strukturen, die aufgebaut werden im vergangenen letzten Jahr. Ah, cool. Du warst ja auch in Rojava und anderen Teilen Kurdistans. Wann war das ungefähr? Also wir waren mehrere Leute dort vom September bis November 2014 und sind jetzt ganz frisch zurückgekommen. Und vereinzelt waren auch Leute von uns letztes Jahr in Kurdistan. Eine weitere Genossin war vor 3 Jahren dort, da waren Abstimmungen und Wahlen, da war auch ganz viel los und sie ist dann auch an die Grenze. Aber damals gab es halt das Projekt Rojava an sich noch nicht. Wie kam es dazu? Was war der Rahmen? Seid ihr einfach selber losgegangen? Und vielleicht kannst du auch noch sagen, wo genau ihr wart? Also aktuell war es so, dass halt mit dem Beginn der Konflikte und wir haben uns eben schon länger mit dieser Thematik auseinandergesetzt und wir haben uns dann entschieden, eine Delegation zusammenzustellen. Sind einerseits Leute von unserer Gruppe, aber auch Leute aus verschiedenen anderen anarchistischen Spektren hier in der Schweiz, Leute von besetzten Häusern, sind wir dorthin gefahren. Unsere Absicht war einerseits, also wussten wir, dass einfach dringend Solidarität notwendig ist, dass in den Flüchtlingscamps die Situation sehr schwierig ist, dass Leute gebraucht werden, die mit anpacken, die mit anhelfen. Und das war einerseits unsere Absicht, andererseits war es für uns aber auch wichtig, weil wir ja wussten, dort gibt es ein Projekt, das am Entstehen ist, das anarchistische Strukturen beinhaltet und wir wollten sehen, wie das funktioniert und ob das funktioniert und auch lernen von Erfahrungen, die dort gemacht wurden und seinen Eindruck verschaffen. Genau, und haben uns dann entschieden, dorthin zu fahren. Konkret sind wir dann vor allem an die Grenze, also das ist eine Stadt namens Pirsus oder Suruc, die sich direkt an der Grenze zu Kobane befindet. Dort gibt es ein Flüchtlingscamp und es sind jetzt im Moment 160.000 Flüchtlinge aus Kobane dorthin geflüchtet. Also da waren wir zum einen dort, da kann ich später auch mehr dazu erzählen. Mahser ist ebenfalls ein Dorf an der Grenze, da waren wir auch. In Amed waren wir, also in Diyarbakır, in der Hauptstadt von Kurdistan. Dort gibt es auch ein jesidisches Flüchtlingscamp im Moment, auch von Menschen, die aus Kobane geflüchtet sind, und dann natürlich in Kobane selber. Und wir haben uns zusammengetan, als wir dort waren, also sind dann zuerst nach Istanbul und sind dann mit Genossinnen von Istanbul losgefahren, konkret mit der anarchistischen Initiative Istanbul und mit der Gruppe Yeryüzüne Özgürlük, das heißt so viel wie Freiheit für die Erde, und das ist eine öko-anarchistische Tierrechtsgruppe. Und dann Okay. sind wir eben alle zusammen dorthin. Du hast selber schon das Projekt angesprochen, also ich kenne es als demokratischen Konföderalismus. Und im Prinzip, so wie ich es verstehe, ist es eine Form von autonomer Selbstverwaltung mit anarchistischen Elementen. Kannst du das kurz erklären und vielleicht kurz eine Skizze zeichnen, was man sich darunter vorstellen kann? Genau, es ist natürlich ein Riesenthema, aber ich versuche es kurz zu fassen. Also es ist so, dass ja so in den späten 70ern, um 1978 herum, wurde ja die PKK gegründet als kurdische Befreiungsbewegung, und sie war ursprünglich eigentlich marxistisch-leninistisch orientiert. Und Öcalan, der ja diese Bewegung aufgebaut hat, hat sich dann im Gefängnis sehr viel mit anarchistischen Texten auseinandergesetzt, hat viel von Bakunin, Kropotkin, aber vor allem auch von Bookchin gelesen, und hat dann ein Konzept verarbeitet und ein Konzept herausgebracht, das dann innerhalb der PKK sehr stark diskutiert wurde, sehr viel analysiert wurde. Und schlussendlich hat man dann 2005 das Konzept des demokratischen Konföderalismus als politische Perspektive offen proklamiert. Und die Idee ist so, also man hat sich halt innerhalb der Bewegung, hatte man viel reflektiert über vergangene soziale Kämpfe, über vergangene Perspektiven, und hat dann gesehen, dass ja also der Realsozialismus, den sie ja ursprünglich eigentlich verteidigten, dass der halt historisch gesehen gescheitert ist, und genauso wie auch nationale Freiheitsbewegungen immer auch an einen Punkt kamen, in dem sie selbst die Verhältnisse reproduziert haben, gegen die sie ja eigentlich waren und die sie ja unterdrückt haben. Und die Idee dieses aktuellen Konzeptes des demokratischen Konföderalismus ist einerseits mal die Abschaffung des Staates, mit der Abschaffung des Staates die Abschaffung aller Hierarchien. Wie gesagt, das Konzept wurde sehr stark inspiriert durch Schriften, durch Theorien des Öko-Anarchisten Bookchin. Und man möchte auch eine ökologische Gesellschaft aufbauen, also die möglichst verantwortungsvoll mit ökologischen Ressourcen umgeht. Eine geschlechterbefreite Gesellschaft, zu dem können wir nachher auch noch sprechen, und eine demokratische Gesellschaft. Und schlussendlich bedeutet das, dass man eine Basisdemokratie möchte, also man möchte Selbstverwaltung durch autonome Strukturen, also nicht durch staatliche Strukturen, keine Hierarchien, also dass diese Selbstverwaltung von unten funktioniert, von der Bevölkerung selbst die Entscheidungen getroffen werden. Und vorher war die Idee so, dass man eigentlich eine Revolution machen wollte, dann eine Machtübernahme und dann einen Staat gründen wollte. Und man hat sich dann innerhalb der Bewegung gefragt, ja gut, man hat ja gesehen historisch, dass das nicht funktioniert. Also warum soll man diesen Weg quasi vom Kapitalismus über den Sozialismus zu kommunalen Strukturen hin, warum soll man diesen Umweg gehen, wenn man ja weiß, dass der Sozialismus nicht funktioniert? Und wieso können wir nicht einfach einen dritten Weg gehen? Also von Anfang an versuchen, diese hierarchischen Strukturen zu umgehen, von Anfang an nicht eine Machtübernahme zu machen, sondern möglichst die Machtverhältnisse abzubauen. Und das ist eigentlich die Idee dahinter. Okay. Konkret eben wird in Rojava selbst finden alle Entscheidungen auf kommunaler Ebene statt. Das heißt, es gibt Volksräte, so sogenannte Volksversammlungen, die bis in die kleinsten Einheiten, die zum Teil aus Straßenteilen bestehen, werden alle Entscheidungen im Kollektiv beschlossen. Und zwar durch ein Miteinander von allen Menschen, die dort leben, lokal. Das heißt, alle Ethnien, alle Religionen, alle Sprachgruppen. Es ist nicht so, dass zum Beispiel nur Kurdinnen beispielsweise mitreden können, sondern auch Assyrierinnen, auch Christinnen, die dort leben, Atheistinnen, alle möglichen Personen. Und das führt auch dazu, also die Idee ist, dass auch die Gesellschaft dadurch politisiert wird, weil jede einzelne Person auch politischer Akteur ist und auch mitbestimmt. Ja, kann man sich das so ungefähr vorstellen? Ja, genau. Also ich habe jetzt auch Gut. so ein bisschen das Bild, dass man Strukturen schafft, die die bisherigen Strukturen überflüssig machen. Also dass Genau. man, genau, dass so der Gedanke ist, dass da ja, also eine befreite Gesellschaft setzt ja auch befreite Menschen voraus. Und dass es ja vielleicht auch darum geht, die Erfahrungen zu schaffen, dass es auch ohne Staat und Kapitalismus funktionieren kann. Also das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt eigentlich, dass es eben auch nicht irgendwie jetzt religiös geprägt ist, sondern eigentlich offen für alle Ethnien und religiösen Gemeinschaften. Bezieht sich, Genau. ja, kannst du gerne was dazu sagen? Ja, also es ist natürlich schon so, dass dort Religionen in dieser Region bestehen. Oder es gibt islamische Religionen, es gibt christliche Religionen, es gibt die Jesidinnen eben, die ja aktuell auch sehr stark verfolgt wurden durch die ISIS. Und man versucht halt dieses Konzept der Religion, versucht man zu überwinden. Also man versucht es nicht zu verbieten, wie das früher in verschiedenen Revolutionen geschehen ist, sondern man versucht es zu überwinden, indem man halt Alternativen stärkt, indem man auch das Bildungssystem umgewälzt hat, verschiedene Fächer in den Schulen lehrt, die man früher nicht gelehrt hat, um das Ganze einfach zunehmend überflüssig zu machen. Aber es ist halt schon so, dass verschiedene Religionen bestehen. Aber die kommen halt alle zur Geltung und haben alle Mitspracherechte. Kannst du sagen, wie weit sich der demokratische Konföderalismus ausbreitet im Gebiet Kurdistan? Also es ist ja sowieso vielleicht fürs Allgemeinverständnis so, dass Kurdistan sich über vier Staaten hin erstreckt, also vier bestehende Genau. Staaten. Ist es dann, kann man davon reden, dass es in allen Teilen Kurdistans umgesetzt ist oder nur in gewissen Gebieten? Nein, also es ist tatsächlich nur in gewissen Gebieten. Natürlich vor allem in Rojava, das hier im November 2013 gegründet wurde und aus drei Kantonen besteht, Evrin, Cizre und Kobane. Und dort leben 2,5 Millionen Menschen auf diese selbstverwaltete Art und Weise. Und es gibt aber verschiedene andere kurdische Gebiete, auch in der Region der Türkei beispielsweise, in denen je nach Region oder lokal auch solche Strukturen stattfinden. Also es ist nicht so, dass jetzt einheitlich überall so wäre, aber es gibt durchaus sehr viele solche Strukturen, die auch zunehmend gestärkt werden. Also was wir beispielsweise gesehen haben, ist, dass auch in Städten wie Diyarbakır, also Ahmet, in denen wir waren, das sich ja in der Türkei befindet, oder in Mardin, dort gibt es auch Flüchtlingscamps im Moment. Und diese Camps selbst, die werden auch selbstverwaltet organisiert. Also die Menschen, die geflüchtet sind von Kobane, die haben dieses Konzept dorthin getragen. Und alles, die Küchen, die Volksküchen, die Entscheidungen, die gefällt werden, jegliche Organisation des Alltags findet auf genau die gleiche selbstverwaltete und kollektive Art und Weise statt. Und man kann schon sagen, dass es zumindest also in kurdischen Gebieten oder breitet sich das schon aus. Man merkt es auch in verschiedenen Regionen, ist ja die BDP, die Partei für Frieden und Demokratie, an der Macht, und die ist ja quasi der legalistische Arm der PKK. Und dort merkt man auch, dass es sich durchaus unterscheidet von anderen Regionen. Also beispielsweise einerseits sind sehr viele Frauen präsent, und es gibt auch Frauen innerhalb der BDP, die lesbisch sind oder die Transfrauen sind und die beispielsweise dann eine Gemeinde verwalten. Und das wäre einfach früher oder in anderen Regionen wäre das nicht denkbar. Und das ist schon auch ein Einfluss dieses Umdenkens. Kann man dann davon reden, dass für so eine Partei wie die BDP, wird das dort auch angenommen, diese Entwicklung? Oder also kannst du das beurteilen? Weil ich würde jetzt so also als Assoziation eigentlich eher haben, dass die dem vielleicht auch eher skeptisch gegenüberstehen, weil sie ja eine Partei sind und eigentlich wahrscheinlich immer noch an dem Staat festhalten wollen. Also es ist so, wir haben mit sehr vielen Personen von der BDP gesprochen, haben Kontakt gehabt, als wir dort waren, und viele von ihnen selbst haben von sich aus gesagt, dass sie sich selbst als Anarchistinnen verstehen, dass sie eine anarchistische Perspektive sehen und sich eine solche Gesellschaft wünschen und auch auf das hinaus ausarbeiten. Dass sie selbst in der BDP sind, das hat vor allem strategische Gründe, weil es halt einfach in verschiedenen Regionen wichtig war, dass auch auf legaler Ebene ja dieser Einfluss stattfindet, weil die Alternative wäre beispielsweise gewesen, dass die AKP an die Macht kommt in diesen kurdischen Gebieten. Und die BDP ist halt einfach eine Perspektive oder eine Alternative, die von der Bevölkerung auskommt und auch eben die Idee dieses demokratischen Konföderalismus verteidigt. Und wie gesagt, sie ist ja eng verknüpft mit der PKK, also insofern wünscht sie sich auch diese Art von gesellschaftlicher Struktur. Und auch die BDP selbst also fordert keinen Staat. Und es ist so, dass wir haben gesehen, dass viele Menschen innerhalb der BDP, also Politikerinnen, sehr, sehr kritisch gegenüber staatlichen Strukturen eingestellt sind und sich keinen Staat wünschen. Also anders, als man sich das von sonst von Parteien erwarten würde. Aber es sind halt einfach strategische Gründe, weshalb sie sich entschieden haben, sich dort zu politisieren. Konkret haben wir aber in diesen Regionen, in denen wir waren, haben wir keine Hierarchien festgestellt zwischen Parlamentarierinnen der BDP und beispielsweise jemandem, der waren alle eigentlich auf gleich. Politikerinnen der BDP, die haben genauso mit angepackt im Flüchtlingslager, haben genauso auf dem Fußboden geschlafen wie alle anderen. Also es war nicht so, dass die unterschiedlich gestellt waren, weil sie jetzt in irgendeiner Partei sind. Wie lange bestehen denn schon diese Selbstverwaltungsstrukturen? Weißt du das? Ja, also in Rojava selbst gibt es eigentlich Bestrebungen seit 2012, wo man das begonnen hat aufzubauen. Und richtig öffentlich proklamiert wurde es im November 2013 durch die PED einerseits und durch die christliche Suryoye-Einheitspartei. Und seit dann wird es versucht, zunehmend diese Strukturen aufzubauen und zu stärken. Und das war jetzt eigentlich mitten in diesem Prozess. Und dann kam jetzt halt dieser ganze Konflikt, der Krieg dazwischen. Und jetzt ist das natürlich stagniert und die Leute haben ganz andere Sorgen im Moment. Kannst du vielleicht trotzdem so ein paar Beispiele nennen, wie man sich das konkret vorstellen kann? Du hast so die Räte erwähnt und die kommunale Selbstverwaltung. Das ist ja auch, also der Name legt es ja nahe, dass es alles föderalistisch organisiert ist. Mhm. Was habt ihr konkret an Entscheidungsprozessen mitbekommen? Kannst du da Beispiele nennen? Genau, so ist es so. Wir haben ja selbst im Moment bestehen diese Strukturen, diese Räte, die sind jetzt stagniert, aber wir haben halt sehr viel mit Menschen gesprochen, die dort leben und oder die dort gelebt haben und jetzt geflüchtet sind und die haben uns sehr viel erzählt über den Alltag. Und es ist so, dass eben auf möglichst lokaler Ebene die ganzen Strukturen organisiert sind. Also es gibt einerseits die Straßen, in denen es Straßenteilkomitees gibt, wo man sich trifft und diesen spezifischen Straßenteil organisiert. Also organisieren heißt, dass man bespricht alles. Also einerseits die Müllabfuhr, beispielsweise Lebensmittelorganisation, Bildungswesen, medizinische Versorgung, Hygiene. Also eigentlich alles, was es in einer Gesellschaft zu organisieren gibt. Dann gibt es die nächsthöhere Ebene, die Straßenkommunen. Das Ganze geht dann noch weiter. Es gibt Gemeindekommunen und dann gibt es auch Stadtkommunen und schlussendlich dann kantonale Kommunen. Und es wird alles möglichst auf der kleinsten Ebene organisiert und besprochen. Und jede kleine Ebene schickt dann Delegierte an die nächsthöhere Ebene. Und es ist so, dass alle Menschen, die in dieser Region leben, teilnehmen in diesen Kommunen. Also sie müssen nicht, aber es ist jedem freigestellt. Und das kann auch ständig fluktuieren. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, ich entscheide mich jetzt irgendwie für eine Amtsdauer quasi, wie wir das bei uns kennen, im Parlamentarismus, dass man sich verpflichtet, sondern man kann auch einen Tag hingehen und dann den nächsten Tag nicht. Und wie gesagt, es gehen jegliche Ethnien nehmen teil in diesen Räten, also Araberinnen, Assyrierinnen, Kurdinnen, Jesidinnen, einfach alle, die dort die lokale Bevölkerung bilden, jegliche Sprachen, jegliche Religionen. Und manchmal gibt es Entscheidungen, die man auf der kleineren Ebene nicht treffen kann, dann trägt man diese weiter auf die nächsthöhere Ebene. Und wie gesagt, es gibt Delegierte, also es gibt auch Parteien, die dort präsent sind. Es gibt beispielsweise die PED, es gibt diese christliche Partei, die ich vorhin genannt habe, und viele weitere Parteien. Es gibt Jugendparteien, Frauenparteien und so weiter. Und die nehmen auch alle teil in diesen Räten. Es ist aber nicht so, dass sie über mehr Funktionen oder mehr Mitspracherecht verfügen. Also sie haben genau gleich viel Mitspracherecht wie jede einzelne Person dort. Und ja, uns ist auch eben die Schulen werden so organisiert. Was uns sehr beeindruckt hat, ist beispielsweise, zu dem können wir später vielleicht noch kommen, dass das Eigentum an sich wurde nicht aufgehoben, aus verschiedenen Gründen. Und es ist auch so, dass es Arbeitsverhältnisse gibt, immer noch. Also man hat Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Die Lösung ist aber im Moment so, also man möchte das überwinden, aber bisher hat man es so gelöst, dass die Löhne, die die Menschen erhalten, wenn sie irgendwo angestellt werden, die werden nicht durch den Arbeitgeber definiert, sondern auch in diesen Kommunen besprochen und entschieden. Und genauso beispielsweise die Mieten, wenn man irgendwo eine Wohnung oder ein Haus bezieht, das wird auch in den Kommunen entschieden. Ja, also wirklich alles, was irgendwie relevant ist, wird dort im Kollektiv entschieden. Das klingt jetzt auch so, als würde diese ganze Selbstverwaltung sehr gut akzeptiert werden im Großteil der Bevölkerung. War das auch euer Eindruck oder habt ihr auch Stimmen gehört, die eher negativ eingestellt waren? Also eigentlich haben wir von den meisten Personen, die von dort gekommen sind oder dort leben, sehr Positives gehört. Also viele Personen sind auch eben in die Türkei geflüchtet und sind jetzt aber immer noch an der Grenze, weil sie eigentlich hoffen, wieder zurückkehren zu können. Also sie wollen nicht beispielsweise in die Türkei oder nach Europa flüchten, also zumindest der Großteil, sondern möchte eigentlich zurück in diese Strukturen. Und was uns noch erstaunt hat, ist, dass ein ganz großer Teil der Menschen, die sind sich also gar nicht bewusst, was das bedeutet. Also für uns ist das extrem fortschrittlich und extrem, ja, auch eben nahe an dem, was wir uns vorstellen. Und für viele Menschen war das so alltäglich und so selbstverständlich, dass es ihnen gar nicht bewusst war, dass das etwas Spezielles ist, weil sie kannten ja gar nicht andere Verwaltungsstrukturen. Und die haben das einfach erzählt als etwas ganz Selbstverständliches. Und es gab durchaus auch Stimmen. Also wir haben zum Teil auch Stimmen gehört, die das Ganze nicht so toll finden. Die waren aber in der Minderheit. Also es waren Einzelpersonen, die beispielsweise, eine Frau hat gesagt, sie würde sich eigentlich einen Staat wünschen und nicht so ein selbstverwaltetes Gebiet, weil sie hat gesagt, wenn es einen Staat gäbe, dann wäre Kobane jetzt nicht in dieser Situation und es wäre geschützt und man würde es nicht angreifen können, sondern auch andere Staaten würden es dann akzeptieren. Die USA beispielsweise würden dann vielleicht ja auch versuchen, diese Region zu schützen und so weiter. Und dann gab es auch Stimmen von Personen, die beispielsweise gesagt haben, sie würden eigentlich lieber ihre eigene Firma haben und mehr Geld verdienen und die Preise der Löhne selbst definieren, als dass das von der Kommune definiert wird. Aber wie gesagt, der große Teil stand eigentlich dahinter. Was ich mich noch frage, ist, wie denn der Übergang, also es gab ja mal irgendwann andere Machtverhältnisse und also die wahrscheinlich geprägt durch den syrischen Staat waren. Kannst du was dazu sagen, wie sich da der konkrete Wandel, also das hat sicherlich vielleicht, also du hast vorhin gemeint, dass das Projekt losging, bevor der IS angegriffen hat. Daher, ich dachte in meiner Vorstellung, dass es was damit zu tun hat, dass dieser Krieg stattfindet und innerhalb dessen die Möglichkeit war, das zu schaffen, aber es ist ja wahrscheinlich dann nicht so, sondern hat sich schon vorher entwickelt. Kannst du was dazu sagen, wie sich diese Umwälzung konkret, wie die konkret stattgefunden hat? Ja, also es ist so, dass bereits länger eigentlich waren diese Gebiete, also die kurdische Bevölkerung ist ja einerseits wird vertrieben und ist aber auch sehr stark ja auch diskriminiert, steht außerhalb der Gesellschaft. Und viele Kurdinnen wurden von der syrischen Regierung auch vertrieben, wurden papierlos gemacht. Es gab so eine große Aktion von der syrischen Regierung, ja, wo man Menschen deportiert hat in andere Regionen. Und das heißt, die kurdische Bevölkerung an sich, die musste sich irgendwie selbst verwalten, oder? Das ist noch, das, also das spielt sicher auch eine Rolle, dass es nicht so war, dass jetzt der syrische Staat dort überall war und Strukturen hatte, sondern sie mussten sich irgendwie selbst organisieren, weil sie keine Papiere hatten, nichts hatten, keine Unterstützung erhielten, mussten sie einfach separat was aufbauen. Und das Ganze hat sich verschärft im syrischen Bürgerkrieg. Als kritische Stimmen laut wurden gegen das Assad-Regime und das Assad-Regime dann wieder verschiedene Menschen getötet hat, vor allem auch die kurdische Bevölkerung erneut angegriffen hat. Und ja, das war dann auch das, was eigentlich ermöglicht hat, dass man sich dort noch stärker organisiert, auch bewaffnet stärker organisiert. Es ist so, dass ja ursprünglich die PKK und die POD, die wollten ja einen kurdischen Staat gründen. Und man hat sich ja dann davon abgewendet. Und nach diesem, also im Rahmen dieses syrischen Bürgerkriegs, ist halt das ganze Projekt wurde noch stärker, musste noch stärker verteidigt werden. Und meiner Meinung nach war das so eine kritische Phase, oder wo man dann entscheiden musste, okay, entweder gründen wir jetzt einen Staat, oder wir machen was ganz anderes, weil es einfach so in die, ja, die Region auch in die Enge getrieben wurde. Und ich finde, das ist so der ausschlaggebende Punkt, weil man sich dann entschieden hat. Nein, wir, also es wäre ja, eigentlich wäre es ja sehr einfach gewesen für die POD oder für die PKK, dort einen Staat aufzubauen, die Macht zu übernehmen, die eigene Partei an die Macht zu setzen und so weiter. Und also das wäre eigentlich das gewesen, was in verschiedenen anderen Regionen der Welt passiert, wenn sich solche Konflikte verschärfen. Aber sie haben sich dann ganz klar, ja, haben sich davon abgewendet und haben eigentlich genau das Gegenteil gemacht, und haben alles, was sich zuvor, also im Rahmen dieses Krieges, in ihren Händen befand. Also damals gab es sehr viele Strukturen, Entscheidungsebenen und so weiter, die sich in den Händen der kurdischen Befreiungsbewegung befanden. Und die wurden dann abgegeben, also die wurden dezentralisiert. Und es gab zentrale Strukturen innerhalb der Partei und die wurden umgewandelt in solche Volksräte. Und auch eben so Sachen, die organisiert wurden, wie Schulsystem, Müllabfuhrsystem, Bäckereien und so weiter, das wurde alles abgegeben und es wurden lokale Strukturen aufgebaut. Also das ist sicher ein sehr wichtiger, entscheidender Punkt, wie das Ganze, und auch ein kritischer Punkt, weil es hätte genau ins Gegenteil kippen können. Ja, so, also von meinem Verständnis ist es ja auch so, dass das Kurdistan eigentlich umzingelt ist von Staaten, die eben repressiv oder offen feindlich gegenüber dem gegenüberstehen. Kann man sich das vielleicht auch so erklären, dass der Konflikt mit dem IS und mit dem syrischen Staat in dem Sinne auch was das Ganze hat möglich gemacht hat, dadurch, dass wären diese Konflikte nicht, dass die jeweiligen Staaten sehr viel repressiver gegen die Selbstverwaltungsstrukturen hätten vorgehen können. Und jetzt dadurch, dass eben dieser Krieg stattfindet, das nicht so möglich ist für die Staaten. Also die Repression findet ja statt gegen diese Region. Also es war beispielsweise vor 8 bis 12 Monaten war es schon so, dass das Assad-Regime die Wasser- und die Stromversorgung in Rojava gekappt hat. Die haben das unterbunden, weil sie eben nicht möchten, dass dieses Projekt besteht. Und es ist eigentlich eindrücklich, dass entgegen all dieser Schwierigkeiten und wie du gesagt hast, also überall rundherum Feinde, die das Ganze umzingeln, dass so etwas entstehen konnte. Und also es ist ja nur schon schwierig, überhaupt solche Strukturen aufzubauen und erst recht auch zu bestehen, wenn das Ganze dann so bedroht ist. Und diese Angriffe, die waren schon vor der ISIS da. Und jetzt, wo die ISIS da ist, ist es halt einfach noch ein zusätzlicher Feind mehr. Und die Wasserversorgung, der Strom wurden kurzzeitig zurückgenommen. Also man hat eine alternative Strom- und Wasserversorgungsstrukturen errichtet und von der ISIS unterbunden. Die jetzigen Strukturen sind von ISIS unterbunden, meintest du gerade. Du warst gerade nochmal weg. Genau. Okay. Wasserstrom. Okay. Das gibt es nicht. Und man versucht halt einfach vom Boden an Wasserquellen zu gelangen, in verschiedenen Regionen, aber es ist halt wirklich sehr schwierig. Ja. Wenn man mal jetzt all diese furchtbaren Sachen, die passieren mit dem ISIS, mit Syrien und dem türkischen und irakischen und iranischen Staat wegnimmt und welche anderen Probleme würdest du sagen, hat das Projekt? Also welche, die jetzt nicht auf eben den syrischen Staat oder ISIS Also zurückzuführen meinst du sind? interne Probleme? Genau, wenn es die gibt. Ja, also es ist so eben, es gibt ja diese Perspektive, die aus unserer Sicht sehr nahe an einer anarchistischen Perspektive ist. Und es gibt halt noch gewisse Dinge, oder die, also ich will jetzt dem auch nicht Unrecht tun, diesem Projekt, weil es ist sehr frisch, es ist 1 Jahr alt und es ist unter sehr schwierigen Umständen auf die Beine gekommen und muss jetzt zuerst noch bestehen. Aber was es beispielsweise noch gibt, sind Klassen. Es gibt noch Menschen, die reicher gestellt sind, Menschen, die ärmer gestellt sind. Es gibt Eigentum, also Privateigentum. Es gibt Menschen, die über Häuser verfügen, die ihnen gehören, die diese Häuser vermieten. Und ich habe Also wir haben auch viel gesprochen mit Menschen, die dort sind, aber auch Menschen innerhalb der PED, innerhalb der BDP, wieso das der Fall ist. Und Also es ist so, dass man sich bewusst dafür entschieden hat, weil man gesehen hat, dass beispielsweise in der Sowjetunion oder in anderen Beispielen, die eine sozialistische Perspektive hatten, da wurden ja solche Dinge verboten. Also man hat dann Leute zwangsenteignet, man hat Leute deportiert und so weiter. Und man wollte nicht denselben Fehler machen, weil man gedacht hat, ja gut, wenn wir jetzt diese Leute, die über mehr Eigentum verfügen, wenn wir die enteignen, dann stellen die sich gegen uns und schlussendlich leben die hier in dieser Region. Und es gibt diese Menschen. Und man hat anstelle dem hat man versucht, die Alternativen zu stärken. Also man hat zum Beispiel Kooperativen gegründet, also ökonomische Kooperativen, die die Produktion übernehmen, also beispielsweise von Lebensmitteln, aber auch von anderen Produkten, die notwendig sind, Erdöl auch. Also es funktioniert sehr vieles über diese Kooperativen. Und es gibt, nebst diesen Kooperativen, gibt es schon noch private Firmen. Aber der Einfluss dieser privaten Firmen wurde geschwächt durch das Aufkommen der Kooperativen. Und die privaten Firmen sind auch, also die müssen jetzt auch mit diesen Kooperativen zusammenarbeiten. Und also es besteht, sie verlieren immer mehr an Einfluss. Und sie können auch nicht einfach die Preise hochsetzen oder unbegrenzt hochsetzen, wie sie das wünschen, weil halt eben die Löhne, aber auch die Verkaufspreise in den Kommunen definiert werden. Und die Idee ist eigentlich, dass man mit der Stärkung der alternativen Strukturen eben solche Dinge wie Privateigentum und Klassen, dass man diese zunehmend schwächt und dass das gar nicht mehr notwendig ist. Und wir haben in Pirsus selbst haben wir auch mit jemandem gesprochen, der eine Firma hat. Also er hat seine Autowerkstatt in Kobane und er hat darauf gewartet, dass der Krieg zu Ende ist, damit er zurückgehen kann und in seine Autowerkstatt das weiterführen kann. Und auch mit jemandem, der beispielsweise über viel Land verfügt hat, Landwirtschaft gemacht hat. Und die haben beide erzählt, dass sie eigentlich 90% ihres Einkommens, das behalten sie gar nicht für sich, sondern sie verteilen es an ärmere Regionen. Also es ist nicht, dass man sie dazu zwingt, aber das kommt von innen aus, weil halt einfach so diese Gemeinschaft, Idee der Gemeinschaft und Solidarität gestärkt wurde, dass sich auch diese Menschen, die über mehr verfügen, verpflichtet fühlen, auch ja, ihr Haben und ihr Gut zu verteilen und nicht einfach für sich zu beanspruchen. Dann eine große Schwierigkeit, also vor allem die größte Schwierigkeit, wie wir denken, ist geografisch bedingt, weil es ist eine Wüstenregion. Rojava und es gibt halt wenig Möglichkeiten, an Ressourcen zu gelangen. Also konkret müssen die Leute ernährt werden, müssen ja leben können, einfach rein existenziell gesehen. Und was es sehr viel gibt, ist Erdöl, das wird sehr viel angebaut. Es gibt Baumwolle, es gibt Getreide, also sehr viel Getreide wie Weizen. Es gibt Kakifrüchte, gibt es viel, aber ansonsten fehlt es halt an sehr vielem, was man nicht anbauen kann, weil das Land sehr trocken ist. Und da stellt sich die Frage, oder die Region ist somit automatisch auf andere Regionen angewiesen. Sie ist darauf angewiesen, Import zu betreiben, Export zu betreiben, auf Handel mit anderen Regionen. Und das ist natürlich etwas, das sehr schwierig ist oder auch historisch gesehen oder hat das immer wieder zu Problemen geführt, weil man ja dann abhängig ist von anderen Regionen und dann muss man verhandeln mit diesen Regionen. Das kann auch die eigenen Strukturen schwächen, abhängig machen und so weiter. Und natürlich Strom und Wasser sind ein riesen, riesen Problem. Habt ihr noch politische Konflikte mitbekommen? Also damit meine ich innerhalb der Rätestrukturen, ob es da Fronten gibt oder Polarisierungen über Themen? Also politisch gesehen nicht eigentlich, nein. Also es gibt zwar verschiedene Meinungen in diesen Räten und man versucht eine Entscheidung zu finden. Und also es ist so, dass wenn beispielsweise 90% der Menschen in diesen Räten für eine Entscheidung sind und 10% dagegen, dann setzt man es nicht um, weil man sagt, ja gut, diese 10%, die sind auch wichtig und man kann jetzt nicht einfach sagen, nur weil die Mehrheit das wünscht, dass man das auch so macht und dann diese 10% hintergeht. Und was man dann macht, ist, dass man diese Entscheidung, also dass man mehrere erneute Diskussionen führt, man versucht auszuhandeln, einen Konsens zu finden. Wenn das nicht klappt, dann trägt man das Thema, worüber man keinen Konsens finden konnte, dann trägt man das an die nächsthöhere Ebene, also beispielsweise von der Stadtteil auf die Straßenebene, diskutiert das dort nochmals. Und wenn dort wieder kein Entscheid gefunden wird, dann trägt man es nicht an die höhere Ebene, sondern wieder zurück auf die lokale Ebene. Und dann sagt man halt, ja gut, wir konnten jetzt auf der nächsthöheren Ebene keine Lösung finden, bitte löst das wieder auf lokaler Ebene. Und also anscheinend hat man bisher immer in verschiedensten Dingen, hat man immer so einen Konsens gefunden. Und wie kann man sich das vorstellen zwischen diesen Ebenen, wie die Verbindungen sind? Sind das, also du hast ja erwähnt, dass Parteien in diesen Strukturen drin sind, da ist es, denke ich, relativ nachvollziehbar, wie dann aber, wenn ich jetzt überlege, wenn jemand aus in seinem Nachbarschaftskomitee ist, in welcher, wie diese Person dann in Verbindung zu einem höher gelagerten Rätestruktur steht, kannst du dazu was sagen, wie man sich das vorstellen kann? Ja, also eben es wird aus jeder Struktur werden Menschen gewählt, die in die nächsthöhere Struktur gehen und die dort dann an Sitzungen teilnehmen und Entscheidungen mittreffen. Das kann aber auch jederzeit wechseln, das ist nicht fix. Und dann gibt es übergeordnete Komitees. Es gibt das Hohe Komitee, das eine so übergeordnete Vernetzungsstruktur ist zwischen diesen ganzen Komitees. Und auch dort sind die Menschen, die dort teilnehmen, mitdiskutieren. Das sind Menschen, die aus anderen Komitees stammen, aus anderen Kommunen, teilweise Parteilose, teilweise Menschen, die in einer Partei sind. Also genauso eigentlich ähnlich organisiert. Aber die haben vor allem die Funktion, das Ganze zu vernetzen. Und es gibt dann auch so Berufskomitees in diesem Vernetzungskomitee beispielsweise. So Komitees, die aus Architektinnen bestehen, die dann versuchen, eben möglichst so zu planen, was ist wo notwendig, welches Gebäude errichten wir wo und so weiter. Ist es dann aber so, dass es faktisch Hierarchien zwischen den verschiedenen Ebenen gibt oder werden da einfach unterschiedliche Sachen besprochen? Also kann es sein, dass sich eine Straße, ein Stadtteil eine Weisung dann von einem höher gelagerten Komitee kriegt und wenn muss das dann befolgt werden oder kann er auch Ah, nein, dann. das geschieht nicht, nein. Okay. Also nein, weil oder man, also man trifft ja die Entscheidungen auf lokaler Ebene, nicht auf höherer Ebene. Und diese Entscheidungen trägt man, also man sagt dann zum Beispiel, wir brauchen hier ein solches Gebäude, weil wir das und das machen möchten. Zum Beispiel brauchen wir eine Schule. Und die Entscheidung wird auf lokaler Ebene getroffen. Dann trägt man das auf die nächsthöhere Ebene und diese Verwaltungsebene, also diese übergeordnete, quergerichtete Verwaltungsebene, die organisiert dann diese Ressourcen, die schaut so, okay, wo haben wir beispielsweise das Material dazu? Dann gibt es vielleicht eine andere Region, die sagt, hey, wir haben zum Beispiel Beton, das wir liefern und so weiter. Aber es geht wirklich nur um diese Vernetzung. Der Entscheid selbst wird lokal getroffen. Ah, verstehe, alles klar. Was ich noch, ich habe einen Vortrag von einer Aktivistin der kurdischen Frauenbewegung gehört und da hat sie erzählt, dass die Frauenbewegung eine ganz besondere Rolle einnimmt im System des demokratischen Konföderalismus. Kannst du was dazu sagen? Also es ist tatsächlich so, dass diese Revolution in Rojava, das ist vor allem auch eine Revolution der Frauen. Und das merkt man sehr intensiv, auch wenn man dort ist. Also einerseits von den Strukturen her, es ist seit Beginn der kurdischen Befreiungsbewegung waren eigentlich auch Frauen, die an vorderster Front gekämpft haben, also als Guerilla gekämpft haben. Es gibt ja in dieser Region auch die YPG, die nebst der YPG als Frauenguerilla kämpft. Und das zum einen, also dass die Frauen kämpfen, dass die Frauen auch ja, an vorderster Front sind und in diesem Kontext, oder wenn man sich das vor allem geografisch vorstellt und wenn man, ja, wenn man die Kultur dort auch anschaut, also die war ja sehr stark, diese Region, islamisch geprägt und zwar sehr, es gibt ja auch verschiedene Ausrichtungen des Islam, aber vor allem in kurdischen Gebieten waren es halt extrem sehr, sehr konservative Ausrichtungen und da war es zum Beispiel, oder in vielen Regionen ist es auch noch so in Kurdistan, dass Frauen beispielsweise nicht ohne männliche Begleitung das Haus verlassen können. Das kann auch bedeuten, dass zum Beispiel eine 30-jährige Frau nur raus kann, wenn der 4-jährige Sohn mit dabei ist. Also einfach ein Mann muss dabei sein. Oder es ist auch so, dass in vielen Regionen beispielsweise Frauen nicht im selben Raum essen können wie Männer, weil es gilt als obszön, wenn man den Mund von Frauen sieht, also wenn man sie essen sieht. Also, das klingt jetzt sehr, ja, es klingt sehr absurd, aber es ist halt in vielen Regionen oder so, dass auch Ehrenmorde geschehen, dass beispielsweise Frauen ja, junge Frauen vergewaltigt werden von einem Nachbarn oder von einem Familienmitglied. Und das hört man ja zum Teil hier auch, oder dass dann nicht diese Person, also dieser Mann, der das gemacht hat, bestraft wird, sondern die Frau getötet wird, weil sie dann als beschmutzt gilt und die ganze Familienehre dann verschmutzt ist von dieser Familie. Und wenn man sich in diesem Kontext das vorstellt, was das bedeutet, dass Frauen, die vielleicht 15, 16 sind, sagen so, hey, ich gehe jetzt weg von der Familie und ich ziehe jetzt in die Berge und ich kämpfe jetzt an vorderster Front und treffe diese Entscheidung. Und die sind dann zusammen mit den Männern, kämpfen sie dann dort. Also das nur schon an sich also wäre das unvorstellbar gewesen vor ein paar Jahrzehnten. Dann abgesehen also vom militärischen Aspekt gibt es sehr viel auf Bildungsebene. Also es gibt innerhalb der Bewegung, also innerhalb der JPG, innerhalb der PKK findet sehr viel auch theoretische Bildung statt. Es gibt immer wieder Kurse, es gibt sehr viel ja, theoretische Analysen, Diskussionen zum Thema Feminismus. Es gibt in Rojava selbst gibt es mehrere Frauenakademien. Da finden auch Kurse statt. Und zwar ist es so, dass alle Frauen in dieser Region an diesen Akademien teilnehmen. Und es werden dann Kurse angeboten, zum Beispiel zum Thema ja, Verknüpfung von Patriarchat und Herrschaftsverhältnis, Patriarchat und Kapitalismus und so weiter, aber auch zu alltäglichen Themen, die Frauen beschäftigen. Und es ist so, dass es nicht Frauen gibt, die dort Kurse geben, also die quasi Lehrerinnen sind und dann Schülerinnen, sondern jede Frau ist gleichzeitig Lehrerin und Schülerin und erzählt dort Dinge, kann aber auch Dinge lernen. Ja, und also jede Frau kann dort teilnehmen. Und also wir haben gesehen, dass wirklich so sehr, es gab Frauen, die vielleicht 60, 70, 80 Jahre alt waren, die sehr traditionell gekleidet waren. Also mit Kopftuch und ja, halt traditionelle kurdische Kleidung und die auch in diesen Frauenakademien aktiv waren, die sehr viel erzählt haben, wie sie den Kapitalismus und das Patriarchat überwinden möchten, was sie dort machen. Und dann gleichzeitig vielleicht 16-jährige Frauen, die auch dorthin gingen, die vernetzt sind mit diesen Frauen, die sich ganz anders kleiden, Frauen, die vielleicht in der JPG gekämpft hatten, also aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Und es gibt auch auf verschiedenen lokalen Ebenen Frauenzentren, die ebenfalls solche Themen bearbeiten und an die man sich aber als Frau auch wenden kann, wenn man beispielsweise Gewalt erfahren hat, zum Beispiel häusliche Gewalt, dann kann man dorthin gehen, findet dort Schutz, findet dort auch Unterstützung in der Bearbeitung dieses Konfliktes und so weiter. Und auch in den Schulen, also es gibt ja verschiedene Primarschulen, Hochschulen und es ist auch eine Universität im Aufbau in Kobane. Und auch, selbst in den Primarschulen ist es so, dass nebst den Fächern, die regulär gelehrt werden, also Mathematik, Geschichte, Philosophie und so weiter, Sprachen, gibt es ein Fach namens Genealogie. Das bedeutet so viel wie Wissenschaft der Frau. Und es ist eine Art Wissenschaft, die sich als Alternative versteht zur Wissenschaft, die ja bisher sehr patriarchal geprägt ist. Also die auch sehr stark von Männern geprägt wurde, die dem eine Alternative gegenüberstellt. Auch eben vor allem das Herrschaftsverhältnis im Kapitalismus, die Verknüpfung mit dem Patriarchat, diese Themen sehr stark bearbeitet. Und das wird selbst an der Primarschule gelehrt und thematisiert. Und es gibt überall in all diesen Räten, also in den Volksräten, auf jeder Ebene gibt es Frauenquoten von 40%. Und wenn diese Quote nicht erreicht wird, dann kommt diese Kommune nicht zustande, also dieser Rat. Es muss erreicht werden, damit es zustande kommt. Und weißt du, wie die Kandidatin dafür, also ich habe halt gehört, dass die kurdische Frauenbewegung auch sozusagen als Kollektiv Einfluss darauf hat, welche Kandidatinnen überhaupt zur Wahl stehen für Komitees, Räte und so weiter. Ja, also es gibt so Frauenkomitees und auch Frauenparteien, abgesehen jetzt von allen Individuen, die sich ja als Feministinnen verstehen und auch in diesen Komitees sind. Aber die treffen natürlich auch autonom ihre Entscheide. Und eben wie gesagt, man stellt ja Delegierte auf die nächsthöhere Ebene und die stellen genauso Delegierte an die nächsthöhere Ebene und sagen dann, wir schlagen diese Person vor. Und es ist auch so, dass die Frauenkomitees alleine Entscheidungen treffen über Themen, die sie selbst angehen. Also beispielsweise können die Frauenkomitees sagen, wir machen jetzt morgen eine Demonstration gegen Gewalt an Frauen. Und dann ist es nicht so, dass zum Beispiel die anderen Kommunen sagen können, nein, wir akzeptieren das nicht, weil sie sind selbst davon betroffen. Also treffen sie selbst die Entscheidung darüber, was sie machen zu diesem Thema. Okay. Du hast ja erwähnt, dass die Lage nach wie vor, vor allem in Kobane, sehr, sehr schwierig und schlimm ist. Kannst du vielleicht was dazu sagen, wie man jetzt aus dem deutschsprachigen Raum heraus solidarisch aktiv werden kann? Was nach deiner Einschätzung das Sinnvollste ist, wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt hinreisen kann, was man tun kann? Ja, also es ist so, man muss halt sagen, dass in Kobane selbst leben im Moment sehr wenige Menschen, weil also die Stadt ist praktisch leer, es ist sehr viel zerbombt. Es gibt noch Personen, die dort zurückgeblieben sind, die gesagt haben, nein, wir bleiben hier bis zum bitteren Ende quasi und wir gehen nicht weg. Aber der größte Teil ist jetzt eigentlich auf der anderen Seite der Grenze in der Türkei. Und dort ist vor allem die Lage sehr schlecht, oder? Also weil in Kobane selbst wird jetzt gekämpft. Es gibt Gefechte zwischen der YPG, YPG und der ISIS. Die sieht man auch von der Grenze aus. Also wir haben das den ganzen Tag über beobachtet, haben gesehen, wer wo stationiert ist, wer von wo aus Bomben feuert. Man sieht das ganze Geschehen. Aber das eigentliche Elend ist eigentlich in den Flüchtlingscamps im Moment. Und in Suruç vor allem gibt es sehr viele Camps. Das ist eine Stadt direkt an der Grenze. Dort leben im Moment 160.000 Flüchtlinge. Und diese Camps also bestehen aus Zelten, die BDP zur Verfügung gestellt hat. Also es ist auch interessant übrigens, das muss man sagen, dass die türkische Regierung, die brüstet sich ja immer wieder damit, auch hier in den Medien, dass sie eben so viele Flüchtlinge aufgenommen hat und so weiter. Und es gibt ein einziges Zelt von der türkischen Regierung dort, das Platz bietet für 100 Menschen. Das haben wir gesehen. Aber die ganzen Zelte für 160.000 Flüchtlinge, die wurden von der BDP organisiert und auch also von der Partei finanziert, ohne Unterstützung. Das sind Zelte, in denen Menschen leben, aber auch Kleider wurden organisiert. Und was auch organisiert wird, sind dreimal täglich Mahlzeiten. Also morgens, mittags, abends gibt es Gratis-Mahlzeiten. Es gibt Volksküchen, in denen Freiwillige mithelfen und in denen alle Flüchtlinge zu essen bekommen. Und oder man kann sich das vorstellen, das sind immense Mengen an Geld. Das ist ein riesen, riesen Budget, dreimal am Tag Essen für so viele Flüchtlinge. Und jetzt kommt der Winter. Viele Flüchtlinge haben keine warme Kleidung, viele sind barfuß, haben keine Schuhe. Jetzt geht es darum, das zu organisieren. Und was auch gemacht wurde, man hat jetzt, also die BDP hat aus Norwegen Zelte bestellt, die wärmer sind und die stärker isoliert sind gegen die Kälte. Weil es ist eine Region, wie gesagt, die geografisch gesehen eine Wüste ist. Und es ist tagsüber zwar relativ warm, aber nachts wird es ziemlich kalt und es gibt große Temperaturschwankungen zwischen tags und nachts. Und am besten helfen kann man, ja, also so simpel das auch tönt, aber schlussendlich ist Geld sehr wichtig. Geld für Lebensmittel für die Flüchtlinge dort, Geld für Kleidung, für Zelte und so weiter. Und man muss auch sagen, dass sehr viele, vor allem aus linken Strukturen, haben sich solidarisiert in den letzten Monaten. Also es sind auch viele Geldsummen sind dorthin gegangen und dank diesen konnte Essen gekocht werden, konnten Zelte errichtet werden für die Flüchtlinge. Kleidung fehlt, aber es ist so, dass also es macht eigentlich wenig Sinn, diese Kleidung von hier aus zu transportieren, weil halt einfach sehr viele Zollgebühren anfallen, wenn man diese riesen Mengen von Kleidern oder Produkten dorthin trägt und transportiert. Besser ist es einfach direkt Geld dorthin zu schicken und dann kann man das Ganze vor Ort kaufen. Also Lebensmittel, Kleider und so weiter. Medikamente sind ganz wichtig. Aber hierzu ist auch Geld nötig. Und der zweite Teil oder der Unterstützung, den kann man durch direkte Solidarität machen. Man kann dorthin gehen, mit anpacken. Also es gibt sehr viel zu tun. Man muss kochen in diesen Volksküchen. Man muss mit den Kindern spielen, die dort in den Flüchtlingscamps sind. Es werden Gebäude errichtet, wo wir auch mit angepackt haben, wo man ja richtige Gebäude macht, damit die Menschen dort leben können. Und das alles benötigt halt auch Hände, die mit anpacken. Und wir haben gesehen, dass die Menschen dort, die waren sehr, sehr froh und sehr dankbar, dass wir dort waren, weil sie gesagt haben, es ist so super, dass ihr hierher kommt, weil dann könnt ihr zurück und könnt berichten über unsere Situation. Und weil die Medien, die berichten nicht oder nur mangelhaft oder verfälscht. Und also die Menschen sind sehr froh, wenn dann vor allem Leute aus, also einerseits Anarchistinnen, aber auch allgemein Leute aus linken Strukturen oder überhaupt kommen und dann die Informationen direkt weitertragen können, was dort geschieht. Ja, ich würde nochmal auf die Medien gleich zurückkommen. Was ich noch fragen wollte, ist, ob du vielleicht konkrete Anlaufstellen nennen kannst, wenn man jetzt helfen möchte, auf die eine oder andere Weise, an die man sich wenden kann oder wonach man suchen kann, wenn man helfen möchte. Also auf unserer Webseite haben wir Informationen aufgeschaltet, einerseits über Kontoangaben, auch welches Konto aus Deutschland genutzt wird, damit es wirklich direkt dorthin gelangt. Oder wenn man das nicht findet, kann man uns auch direkt anschreiben. Ich sage sonst die Adresse unserer Webseite nochmals, das ist www.karakok.org oder sie ist auch verlinkt auf der Webseite der FDA. Oder die E-Mail-Adresse ist leider an nichtimmerda.ch, da kann man uns auch erreichen. Ansonsten, also denke ich, kann man sich auch an lokale kurdische Organisationen wenden. Wenn man jetzt Kontakt hat zu kurdischen Organisationen in der gleichen Stadt, dann kann man dort sicher auch anfragen. Und dann gelangt es sicher auch an die richtige Stelle. Okay, danke. Zu den Medien ist es ja, also ist es schon ja schon so, dass in diesen dominanten Massenmedien der Konflikt hier eigentlich anders dargestellt wird, sondern also es wird ja eigentlich ein bisschen unter den Teppich gekehrt, was dort eigentlich passiert. Und vielleicht kannst du noch was dazu sagen, wie damit umgegangen wird vor Ort, wie ob versucht wird, andere Kanäle aufzubauen. Du hast ja gemeint, dass wenn Leute dort wird, freuen sich die Leute, wenn Informationen direkt woanders hingetragen werden. Gibt es da noch andere Bemühungen, so eine Gegenöffentlichkeit oder sowas aufzubauen? Ja, es gibt einerseits natürlich sehr viele lokale Medien, also es gibt Zeitungen, die von dort aus geschrieben werden, es gibt Fernsehkanäle, Radiosender. Als wir dort waren, hat auch ein Fernsehkanal ein Interview mit uns gemacht, weil sie interessiert daran waren, weshalb jetzt Anarchistinnen dorthin kommen und wie sie das Ganze sehen. Und es gibt natürlich abgesehen davon viele Einzelpersonen auch, Entschuldigung, die dort sind und die beispielsweise diese Informationen verbreiten. Also einerseits über Webseiten, über Blogs gibt es ganz viel. Es gibt Menschen, es gibt verschiedene Friedensaktivistinnen, die jetzt dort sind, die auch über ihre Organisationen und Kanäle diese Informationen verbreiten. Wir haben hier lokal auch in der Schweiz sehr viel versucht, diese Informationen zu verbreiten. Wir haben beispielsweise vor 2 Wochen eine Live-Übertragung gemacht aus Kobane, wo wir eine Videoübertragung mit Flüchtlingen gemacht haben, die uns erzählt haben. Dasselbe hat zum Beispiel die anarchistische Initiative Istanbul gemacht. Die haben auch eine Videokonferenz gemacht und versucht, diese Informationen zu übertragen. Und dann gibt es natürlich auch sehr viele Zeitungen, die sehr kritisch eingestellt sind, also linke Zeitungen, Fernsehkanäle, die also eher aus erster Hand berichten. Es gibt eine Webseite, firatnews.com. Da finden sich übrigens auch englischsprachige Infos. Diese Webseite wird auch von dort aus organisiert. Also es ist eine kurdische Webseite. Und dort wird eigentlich täglich mehrere Dutzende bis mehrere hundert Mal werden die Informationen aktualisiert. Also wer greift jetzt von wo an und wie ist die Situation hier und wo ist ISIS im Moment und so weiter. Was macht die türkische Regierung? Welche Rolle spielt sie? Und dort sind eigentlich sehr gute Infos, die auch wirklich täglich aktualisiert werden. Und die wirklich auch überprüft werden, bevor sie publiziert werden. Okay. Wie würdest du sagen, was ist deine Einschätzung davon, wie es jetzt dort weitergehen wird? Hast du ein hoffnungsvolleres Gefühl oder bist du eher skeptisch? Ja, wie würdest du sagen, sind die Ja, Chancen? es ist schwierig. Also einerseits sind wir alle, seit wir dort waren, sehr hoffnungsvoll, weil wir einfach gesehen haben, wie groß auch der Widerstand ist. Und also am Anfang hat man ja gedacht, das Ganze bricht innerhalb von wenigen Tagen zusammen. Und jetzt ist es so, dass die ISIS praktisch, also praktisch auf dem Rückmarsch ist und eingeengt ist an verschiedenen Orten. Und es sieht tatsächlich so aus, als kann man Kobane rückerobern. Also insofern sehr hoffnungsvoll. Was uns viel Hoffnung gemacht hat, ist auch zu sehen, wie solidarisch die Leute sind. Also wie sich das Ganze auch ausgebreitet hat. Also all diese Flüchtlinge, diese 160.000 Leute in Surut, die haben überall Unterschlupf gefunden, nebst den Zelten. Alle Menschen, die wohnhaft sind in Surut selbst, die haben ihre Häuser geöffnet. Niemand hat einfach privat ein Haus, sondern alle Türen sind offen, alle Menschen schlafen überall, halten sich überall auf. Und das macht schon Hoffnung auch zu sehen, oder wie dieser Zusammenhalt ist. Und wie auch der Wille ist, wieder Kobane aufzubauen, wieder die Strukturen dort weiterzuführen. Aber man muss halt schon realistisch sehen, oder im Moment ist es sehr stagniert. Im Moment herrscht Krieg und viele Häuser sind zerbombt und es wurden auch viele Bomben und Minen wurden von der ISIS deponiert in Kobane. Also bevor man dorthin zurückgeht, muss man das Ganze auch säubern, muss man wirklich jeden Winkel gut kontrollieren. Kann auch sein, dass sie sich dort verstecken, wenn man zurückgeht, dass sie wieder zum Angriff übergehen. Nebst der ISIS natürlich das Barzani-Regime, das ein Interesse an dieser Region hat. Die Türkei, die USA, die haben alle ein Interesse an dieser Region. Und man hat auch gesehen, dass die USA zum Beispiel viele Regionen von der ISIS bombardiert hat, die für sie relevant sind, also die über viel Erdöl verfügen, Raqqa zum Beispiel. Also sie haben nicht diese Regionen bombardiert, die jetzt für Rojava selbst wichtig sind, sondern halt diejenigen Regionen, die für sie ökonomisch gesehen wichtig sind oder strategisch. Die Türkei hat beispielsweise Interesse daran, weil es ein Grenzgebiet ist, und natürlich auch, weil sie diesen Widerstand und diese Strukturen brechen möchte. Also die möchten jetzt so einen Gürtel schaffen, durch türkisches Militär an der Grenze. Und also man kann jetzt, also ich denke, es ist schon realistisch, dass sich die ISIS jetzt zurückzieht, aber dann sieht man sich mit den ganzen Angriffen von der Türkei, von den USA, vom Barzani-Regime und so weiter konfrontiert. Und nachdem der Krieg gegen die ISIS vorbei ist, dann wird man einen Krieg gegen diese Kräfte führen müssen, oder? Das ist absehbar. Aber was man sieht, ist, dass die Bevölkerung dahinter steht und die trägt den Widerstand weiter. Und die ist eigentlich gewillt, auch eben diesen Krieg zu führen gegen diese Kräfte. Und insofern, also kann man nicht sagen, jegliche Hoffnung ist verloren, aber es wird sicher noch eine schwierige Zeit und es hängt natürlich auch davon ab, wie viel, ja, wir alle diese Strukturen mit unterstützen und wie viel Solidarität wir leisten, oder? Weil es ist eine Revolution im Aufbau im Moment und es liegt an uns allen, dass das weitergetragen wird. Und das ist ein Beispiel, das Hoffnung macht, auch für die ganzen, ja, auch anarchistischen Strukturen in der Welt, dass es jetzt wieder ein Beispiel auf der Welt gibt, wo das versucht wird zumindest, wo man versucht, solch eine Gesellschaft aufzubauen und wo das auch absehbar ist, dass das langsam in Gang kommt. Gibt es noch Aspekte, die du ansprechen wolltest oder Sachen, die du noch mitteilen möchtest? Nein, ich denke, dann ist das Wichtigste gesagt. Ich Okay. überlege gerade, aber nein, also es gäbe natürlich noch sehr viel zu sagen, aber Ja, wir könnten uns wahrscheinlich ja, noch ich glaube. zwei weitere Stunden unterhalten, aber Genau. okay, dann vielen Dank für deine Antworten und für deine Einschätzungen. Ja, gerne. Vielen Dank für die Anfrage und für das Interview.